stehen sehe, weiß ich, ich krieg das hin. Vielleicht nicht sofort, vielleicht auch nur in kleinen Schritten. Es ist Talent, trotz Zweifeln Sicherheiten zu vermitteln. Du weißt, ich fühl mich oft so wie ein Seiltänzer auf einem Draht aus gesponnenen Träumen. Auf dem Stillstand, ich weiß, die Zeit verrennt, verwischt die grünen Kronen und die Blätter der Bäume. Dann ist es wieder Herbst und alles jährt sich. Und nach wie vor gibt es hier nichts, was so begehrt ist als deine Nähe. Die Momente, in denen ich glaube, in deinen Augen ein Ende zu sehen. Und selten was richtig. Und wenn ich was mache, ist's für dich nicht ersichtlich. Manchmal ertrifft mich ein Wort aus deinem Mund, fliegt um mich rum, vertrischt und ersticht mich. Und klar stift ich Chaos, wo auch immer ich hinkomm. Und klar stift mich manches an dir. Doch ich bin schon froh, wenn ich abends nach Haus komm und bei dir liege. Wegen dir schreib ich den Text, oh verzeih mir bitte dieses Lied, es ist weniger Ventil als der Versuch der Vermittlung eines Lebensgefühls, die Liebe in einer Beziehung Jahre zu halten. Doch das geht nur durch Reibung, also ist mein Verhalten vielleicht nur ein Versuch zu gestalten, denn bewegt sich nur wenig, bleibt alles beim Alten. Reibung schafft mehr, ist eigentlich gut für mehr Energie und Dank. Deutschlands süßester Wutbürger, Missroher Spatz, ich weiß noch immer nicht, was du vorhast und bin ich hinderlich. Missroher Spatz, du beschwerst dich, scheiße drauf, aber wenigstens ehrlich. Missroher Spatz, ich weiß noch immer nicht, was du vorhast und bin ich hinderlich.